Eines Tages wurde dieses Mädchen auf dem Boden erhängt aufgefunden. Es wurde festgestellt, dass sie Selbstmord verübt hatte. Nach den gewöhnlichen Formalitäten wurde die Sache abgeschlossen. Später aber lief eine Denunziation ein, dass das Kind von Herrn Svidrigailov grausam missbraucht worden sei. Es ist wahr, die Sache war sehr dunkel. Die Denunziation stammte von einer anderen Deutschen, einem verwerflichen Frauenzimmer, das kein Vertrauen verdiente. Schließlich verschwand die Anzeige dank der Bemühungen und dem Gelde Marfa Petrovnas. Alles beschränkte sich auf ein Gerücht. Aber dieses Gerücht war bedeutsam genug. Sie, Avdotja Romanowna, haben sicher auch von der Geschichte mit dem Diener Filka gehört, der vor 6 Jahren noch zur Zeit der Leibeigenschaft an Misshandlungen gestorben ist. »Ich habe gehört, dass dieser Filka sich selbst erhängt habe.« »Gewiss. Aber die ununterbrochenen Verfolgungen und Strafen des Herrn Svidrigailov haben ihn dazu gezwungen. Oder besser gesagt, zum Selbstmord getrieben.« »Davon weiß ich nichts«, antwortete Dunja trocken. »Ich habe nur eine andere, sehr sonderbare Geschichte gehört, nach der dieser Filka ein Hypochonder gewesen sei, ein Autodidakt und Philosoph. Die Leute sagten von ihm, er habe zu viel gelesen und habe sich eher wegen der Spötteleien des Herrn Svidrigailov erhängt und nicht wegen irgendwelcher Prügel. Als ich dort im Haus war, behandelte er die Leute gut und die Leute liebten ihn sogar, obwohl sie ihm an dem Tode Filkas die Schuld gaben.« »Ich sehe, Avdotja Romanowna, dass Sie plötzlich geneigt sind, ihn zu entschuldigen«, bemerkte Luschin und verzog den Mund zu einem zweideutigen Lächeln. »Er ist in der Tat ein schlauer Mensch und für Damen verführerisch, wofür Marfa Petrovna ein trauriges Beispiel ist. Und die ist nun eines so eigentümlichen Todes gestorben. Ich wollte bloß Ihnen und Ihrer Frau Mutter mit meinem Ratschlag einen Dienst erweisen, in Anbetracht seiner neuen und zweifellos bevorstehenden Annäherungsversuche. Was mich betrifft, so bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Mensch selbstverständlich wieder im Schuldgefängnis verschwinden wird. Marfa Petrovna hat nie und nimmer die Absicht gehabt, irgendetwas auf seinen Namen zu übertragen, weil sie die Kinder im Auge hatte. Und wenn sie ihm etwas hinterlassen hat, so ist es höchstens das Notwendigste, kaum nennenswert, und reicht für einen Menschen von seinem Lebenswandel nicht einmal für ein Jahr aus.« »Pjotr Petrowitsch, ich bitte Sie«, sagte Dunja, »hören wir auf, von Herrn Svidrigailov zu sprechen. Es langweilt mich.«